Die Augenlider gehen auf, ein neuer Tag nimmt seinen Lauf. Ich schaue ziemlich versagt rein und alles fällt mir wieder ein. Blut und Scherben überall, ich höre noch den dumpfen Knall. Ich rufe dich, du bist nicht da, ich habe es wieder mal getan. Ich hab's mir so fest vorgenommen, ist doch so gut in letzter Zeit. Sonst bei Lohn ist frei, doch das ist jetzt vorbei. Schuld war auch die Sauferei, die meinen schwachen Geist verwirrt und mein ganzes Glück zerstört. Ich war ein Sieger in einem Kampf, über den ich mich nicht freuen kann. Denn mein Gegner war zu groß. Viele Wochen werden vergehen, in denen wir uns nicht mehr sehen. Die Gedanken sind bei dir, denn ich liebe dich sehr. Doch komm bitte nicht zurück, such dir doch ein neues Glück. Denn es nützt mir keine Ruhe, und ich dich wieder einmal zu.